Freedom Theater is a space where people can think freely, where people can test their thoughts and their desires and their dreams, a place that people can be equal in sex, equal in rights, a place that people can cooperate. Das Freedom Theater ist ein Ort, an dem Menschen frei denken können, ihre Wünsche und Träume ausleben können. Ein Ort, an dem alle gleiche Rechte haben und zusammenarbeiten, Männer und Frauen. Denn Theater ist ein Ort zum Träumen. Immer wieder hören wir, wir haben keine Träume mehr. Selbst kleine Kinder träumen höchstens noch vom Tod. Wir haben den Halt verloren, unseren Traum von einer freien Gesellschaft, einer freien Kultur. Denn das hier ist nicht Palästina. Es sind die letzten Spuren im Staub des Traums von einem Palästina. Look, theater is a place where you can dream. And we here, we don't dream anymore. Even the small kids, the maximum dream is about death. We lost directions, we lost the dream. The dream of a free society, of culture, you know, Palestine. This is not Palestine, this is footsteps of the dust from the dream of Palestine. Giuliano Merchamis in einem Interview mit italienischen Journalisten im Dezember 2010. Merchamis war Schauspieler in Israel und Theaterdirektor in Palästina. Im Freedom Theater, im Flüchtlingslager Jenin, der Hochburg der Selbstmordattentäter während der zweiten Intifada im Norden der Westbank. Im April 2002 wurde das Flüchtlingslager von israelischer Infanterie 10 Tage lang belagert. Palästinenser-Chef Yasser Arafat sprach vom palästinensischen Stalingrad. Die Einwohner leisteten Widerstand und wurden aus Helikoptern mit Raketen beschossen, die Häuser mit Bulldozern zerstört. 4000 Menschen wurden obdachlos, ein Viertel der Bevölkerung des Flüchtlingslagers. 23 israelische Soldaten wurden getötet und 53 Palästinenser. Hier im Flüchtlingslager Jenin baute Giuliano Merchamis 2006 das Freedom Theater auf. Und hier wurde er am 4. April 2011 erschossen. Traumspuren über Giuliano Merchamis und das Freedom Theater in Jenin. Ein Feature von Heike Brunkhorst und Roman Herzog. A woman takes the care of his son. They have been in Ramallah. And he came to the theater to say just hello. Anas Arkavi, Schauspielstudent am Freedom Theater. And he said to me like, Anas, can you make for me a cup of coffee? Okay. And, Giuliano kam aus Ramallah mit dem Babysitter zum Theater, um kurz reinzuschauen. Er fragte mich, Anas, machst du mir einen Kaffee? Er trank den Kaffee, umarmte mich und sagte, ich muss kurz los, bin gleich wieder da. Er wollte das Baby und den Babysitter nach Hause bringen. Sie gingen aus dem Theater, fuhren rechts herum und da stand ein maskierter Mensch und erschoss Giuliano. Giuliano Merchamis hinterließ seine Frau Jenny Nyman mit einem 8 Monate alten Baby und schwanger mit Zwillingen. I'm sure people in Jenin know. I'm sure. I don't know, but this is my impression. If something happens in broad daylight in the middle of the camp, somebody's gonna know. Ich bin mir sicher, dass die Menschen in Jenin den Mörder kennen. Ich weiß es nicht, aber es ist mein Eindruck. Es ist am helllichten Tag passiert, mitten im Flüchtlingslager. Irgendjemand wird etwas wissen. Bis heute ist der Mord nicht aufgeklärt. Selbst die Nationalität des Täters ist unklar. Ein Israeli? Ein Palästinenser? Alle sind sich aber einig, er könnte von beiden Seiten ermordet worden sein. Jörg Schumacher, Leiter des Goethe-Instituts in Ramallah. Ein Maniac auf jeden Fall, dem es gelungen ist, in den Jahren, die er in Jenin gearbeitet hat, diesen Ort, der sonst wirklich weitgehend durch Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit geprägt ist, in eine kulturelle Oase zu verwandeln, die gesellschaftlich und künstlerisch ambitionierte und relevante Arbeit geleistet hat, in einem Ausmaß, wie wir das hier in Ramallah nicht haben. Jenin, ein Ort der Hoffnungslosigkeit. Die Stadt mit 50.000 Einwohnern teilt sich in Jenin-Stadt und Flüchtlingslager Jenin, architektonisch kaum zu unterscheiden. Im Lager leben Palästinenser, die 1948 aus Israel vertrieben wurden, und ihre Nachfahren, 10.000 Menschen. First time I really saw him in life was at the times that he had the street shows. Osnat Trabelsi, Dokumentarfilmproduzentin. And he would do these crazy things, pouring he had a whistle in his throat. Ich habe Giuliano zum ersten Mal gesehen, als er seine Straßenperformances machte, eine völlig verrückte Sache. Er hatte eine Trillerpfeife in seinem Hals und sprach damit. Er wusste, dass es im Rachen eine Stelle gibt, in die du etwas hineinstecken kannst, ohne zu ersticken. Ich erinnere mich, ich stand an einer Kreuzung und er machte seine Show mit diesen wilden Augen. So mutig, fast nackt und dabei so attraktiv. Man war also gleichzeitig angezogen und abgeschreckt. Es waren die Jahre der ersten Intifada, 1986-87. Der kanadische Dokumentarfilmer Simcha Jakubowicz hat in seinem Film Deadly Currents die Straßenperformance von Giuliano Merchamis festgehalten. Mitten in Tel Aviv. Ein kahlgeschorener, fast nackter Mann steht auf einer Kreuzung, umringt von Israelis. Er mimt einen Straßenkampf, imitiert einen Steineschmeißer, die Geräusche der Gewehrschüsse von Soldaten und das Eintreffen der Kugeln im Körper des Kämpfers. Er begießt sich mit Blut und Farben. Die Menschen um den Schauspieler werden immer unruhiger, bis sie ihn tätlich angreifen. Er sei eine Schande. Er solle Israel verlassen. Für solch einen Dreck wie ihn sei ein Hitler wirklich notwendig gewesen. Ein Mann holt eine große Eisenstange und will auf Merchamis losgehen. Andere halten ihn zurück. People, I think, were shocked, and he was doing these street shows to provoke. Die Menschen waren schockiert, aber er wollte provozieren. Denn gibt es hier in Israel einen Krieg oder etwas, das so aussieht, sind alle sofort geeint und stehen hinter der Regierung, fühlen sich in Gefahr und stellen keine Fragen. Die Menschen brachten die Besatzung überhaupt nicht mit der Rebellion und den Steineschmeißern in Verbindung. Und Giuliano brachte das mitten ins Zentrum von Tel Aviv. Also genau dorthin, wo die Menschen sich so liberal, aufgeschlossen und linksgerichtet fühlen. Dabei sind es die schlimmsten Rassisten Israels. Tel Aviv, where people here think that they are very liberal and very open and left-wing and for peace, but in fact they are the most racist people in Israel. How many kids you kill today? Hey, hey, Israel, how many kids you kill today? Hey, hey, Israel, how many kids you kill today? Giuliano Merchamis wurde am 29. Mai 1958 in Nazareth geboren. Vater Salih Bachamis, ein palästinensischer Christ, Sekretär der Kommunistischen Partei Israels. Mutter Arna Mehr, jüdische Kämpferin in der Palmach, der Elitetruppe der israelischen Untergrundarmee bei der Eroberung Palästinas 1948. Arna Mehr wurde später zur radikalen Aktivistin für Freiheit und Selbstbestimmung der Palästinenser. Der Regisseur Amos Gitai. You know, let's say Arna and Saliba experimented Jewish-Arab relations on intimate terms. People like Giuliano, they are a product of this experiment. It's not easy with all the crazy tensions of the Middle East and where do they situate themselves. It is very difficult. Arna und Saliba haben versucht, die arabisch-jüdischen Beziehungen als intimes Verhältnis zu leben. Menschen wie Giuliano sind ein Produkt dieses Experiments, Und das ist nicht einfach, mit all den verrückten Spannungen des Nahen Ostens sich dann selbst einzuordnen. He grew up with this. Divide, this split, this amazing combination. Giuliano wuchs auf mit dieser Spaltung, dieser erstaunlichen Kombination und war ein Produkt dessen. Er fand die doppelte Identität sehr nützlich, denn er konnte alle kritisieren, zu allen dazugehören oder auch nicht. Er hat daraus eine einzigartige Sicht auf das Leben und dieses Land entwickelt. Und ich denke, er ging als universelles Wesen daraus hervor. Er sagte, ich bin so froh, weder das eine noch das andere zu sein. Ich habe nichts zu tun damit, will nur ich selbst sein. Zafrir Cohen, Nahostreferent von Medico International. Er war im israelischen Militär, der wollte unbedingt nicht wie seine Mutter und sein Vater sein, der wollte unbedingt dazugehören. Der ist zum Militär gegangen, war in einer Kämpfertruppe und dann kam der Befehl von seinem Chef, jetzt irgendeinen alten Mann zu schlagen, zusammenzuschlagen. Da hat er gesagt, das macht er nicht. Das ist ein alter Araber, ne? Und der einfach irgendwie da im falschen Ort war zur falschen Zeit. Und dann hat er sich geweigert und schlug den Offizier zusammen und ging da ins Gefängnis. Und das war das Ende seiner patriotischen, jüdisch-israelischen Karriere. So I was preparing a film Amos Gitai. Called Esther, which is a adaptation of a biblical story. Ich arbeitete an einem Film, Esther, die Adaption einer biblischen Geschichte. Und ich wollte Giuliano in eine Hauptrolle. Ich war bereits vorgewarnt von der Agentin, ob ich sicher sei, Giuliano für meinen ersten Spielfilm zu wollen. Ich sagte ja, denn ich mag Schauspieler mit einem starken Charakter. Am Ende des ersten Drehtages kommt Giuliano zu mir und sagt, hey, Director, he doesn't even call me in my name, you know. I'm going to Tel Aviv now, I need a car. Ich sehe die Crew in seinem Rücken, die mir Zeichen macht. Gib ihm bloß nicht deinen Wagen, er wird niemals zurückkommen. Aber mir war klar, dass Giuliano lediglich unsere Beziehung testet. Ich schaue ihm also in die Augen und sage, sei morgen früh um 8 wieder hier. Natürlich war er um 8 Uhr da und so fing alles an. Just be here tomorrow at 8 o'clock. Of course he was there at 8 o'clock and that was the beginning. So. Our gas is still burning. Giuliano Merchamis war Ende der 80er Jahre eine feste Größe der israelischen Film- und Theaterwelt, als seine Mutter Arna Mehr das Projekt begann, das Merchamis weiteres Leben bestimmen sollte. During the beginning of the first Intifada, Arna Merchamis walked into Jenin refugee camp with her hands filled with pens and papers. Jonathan Stanchak, kaufmännischer Direktor des Freedom Theaters. She spread these materials around her. And the children of the refugee camp started gathering around her. Zu Beginn der ersten Intifada, als alle Schulen in der Westbank von den Israelis geschlossen wurden, kam Arna Mehr mit Papier und Stiften nach Jenin und verteilte sie unter den Kindern. So begann das Projekt Care and Learning, 4 Kinderhäuser, in denen eine alternative Erziehung geboten wurde. Dafür erhielt Arna 1993 den alternativen Friedensnobelpreis. Sie nutzte das Preisgeld, um das Steintheater im Flüchtlingslager Jenin aufzubauen, das ihr Sohn Giuliano leitete. Damals sicherlich einer der bekanntesten und kontroversesten Schauspieler Israels. Giuliano baute mit Kindern eine Theatergruppe auf. He formed a small group of children and performed theater productions and had drama activities there. I even filmed there because at some point in 93 ich habe im Theater in Jenin gedreht. 1993 bat Arte mich um eine vierteilige Dokumentation über die israelisch-palästinensischen Verhandlungen. Und Giuliano sagte, warum kommst du nicht mit mir nach Jenin? Also sind wir hingefahren. Er hatte das Gefühl, dass vielleicht etwas Schlimmes passiert. לי קשה לעמוד במוטיבציות האלה. אני כל פעם שאני בא, כל פעם שעובר לי יד אחד עם גרזן, אני אומר, פאק, מה, אני בא, אני עושה תיאטרון, אני הולך למות בשבילו, מה, אני אמות בשביל מדינה פלסטינית, אילו... Jedes Mal, wenn ich hierher komme und jemand mit einer Axt neben mir steht, denke ich, was zum Teufel tue ich hier eigentlich? Ich mache doch nur Theater. und ich bin nicht bereit, für einen palästinensischen Staat zu sterben. Wenn es zu irgendwelchen Vorfällen kommt und sich zuspitzt, bleibe ich immer ein, zwei Tage in Tel Aviv. Die sind mit Äxten auf uns losgegangen. Na, ich habe vielleicht gezittert. Dann kam einer von Al-Fatah und einer von den Radikalen und die Lage hat sich entspannt. Ich war noch zwei Wochen danach völlig fertig. Und dann war da noch die Sache mit dem grünen Kleid. Ein Mädchen kam mit diesem Kleid auf die Bühne, aber ohne lange Hose darunter. Es gab einen Riesenskandal. So wurde beschlossen, dass sie unter dem grünen Kleid eine Hose tragen muss. Wir sind hier nicht in Tel Aviv. Solche Sachen können verhängnisvoll sein, entscheiden über Leben und Tod. Now, after 95, Arna died. So he found himself a bit lonely and sad. Mustafa Staiti, Leiter der Filmabteilung im Freedom Theater. It was a very sad moment for him to lose his mother. Als Arna 1995 starb, war Jules ein wenig auf sich alleine zurückgeworfen und traurig. Er legte eine Pause ein und kehrte nach Haifa zurück. 2002 wurde das Steintheater dann in der zweiten Intifada zerstört. Und Samira Zubeidi aus dem Flüchtlingslager, die Arna und das Theater beherbergt hatte, wurde von einem israelischen Scharfschützen durch Herz- und Kopfschuss getötet. Auch die meisten Studenten Giulianos wurden erschossen und zwei machten einen Selbstmordanschlag. Das war der Grund für Giuliano, zurückzukehren. In 2002, Giuliano Merhamis received a call from one of his former students that now were no longer a child, but a young adult. 2002 erhielt Giuliano einen Telefonanruf von einem seiner ehemaligen Studenten, der jetzt ein junger Erwachsener war. Er bat Giuliano um Hilfe. 2002 wurde das Flüchtlingslager in der Schlacht von Jenin belagert, die Operation Defensive Shield, eine israelische Invasion der Westbank. Giuliano kehrte zurück mit einer Kamera und filmte das Schicksal der Kinder, mit denen er 10 Jahre zuvor gearbeitet hatte. 2003 waren dann die meisten seiner ehemaligen Studenten tot. Aus diesem Material und seiner alten Dokumentation über die Arbeit seiner Mutter entstand der Film Arna's Children. Youssef, he killed 4 people. If you ask Giuliano, he would never say that he might do something like this. Youssef hat mit einem Selbstmordattentat 4 Menschen getötet. Würdest du Giuliano fragen, hätte er das niemals für möglich gehalten? Hörst du dann die Geschichte, dass ein israelischer Panzer eine Schule beschießt und du ein kleines, zerfetztes Mädchen in den Armen trägst? Verstehst du Youssefs Wut, die er nicht kontrollieren konnte? Keiner von uns, du, ich, wer auch immer dieses Interview hört, ist jemals an diesem Punkt gewesen. Zu Giulianos Zeiten wollte Youssef ein berühmter Schauspieler werden. Die zweite Intifada kommt und verändert alles. Er wird zum Selbstmordattentäter. Diese Transformation vom Schauspieler zum Selbstmordattentäter hat Giuliano interessiert. Between being an actor and being a suicide operator is what interests Giuliano. Zakaria Zubeidi, Student bei Arna, während der zweiten Intifada Chef der Al-Aqsa-Brigaden in Jenin, dann Mitbegründer des Freedom Theaters. Als Giuliano Arnas Children drehte, fragte er mich, was sollen wir mit den Erlösen machen? Ich sagte, wir sollten das Theater wieder aufbauen. Eine Woche später rief er mich aus Haifa an und sagte, wir bringen das Theater wieder nach Jenin. Das Steintheater lag in Trümmern, also gingen wir in eine ausgediente Lagerhalle der UNO. Jules stand vor der Tür und fragte, wo ist der Schlüssel? Ich sagte, es gibt keinen Schlüssel. Er nahm eine Eisenstange und sagte, brich sie auf. Als wir die Tür aufbrachen, sahen wir nur Staub, zerstörte Möbel und überall Ratten. Die Sonne schien durchs Fenster. Der Staub flimmerte in der Luft. Jules stand mitten im Raum, breitete die Arme aus und rief, wow. Wow. In wenigen Monaten entstand aus der ehemaligen Lagerhalle das Freedom Theater mit 200 Plätzen. Giuliano Merchamis sammelte Techniker um sich und begann seine Arbeit mit Jugendlichen. And Giuliano, he started the groups in the Freedom Theater. Adnan Raneri, Bühnenmeister des Freedom Theaters. He's going to the camp inside and he's going to the coffee shop. And you know, this time we exist. Als die Arbeit mit den Gruppen begann, ging Giuliano ins Flüchtlingslager zum Coffee Shop. Das war nach 6 Jahren Intifada und Kämpfen, 2006. Als er zurückkam, brachte er 25 Jugendliche mit, zwischen 12 und 15 Jahren. Ich kannte sie und fragte Giuliano, was willst du denn mit diesen Steinen? What you are going to do with these rocks? I call them the stones because it's so hard to them. Ich nenne sie Steine, weil es so schwer ist mit ihnen. Er sagte, wart's nur ab, du wirst schon sehen. Dann begann Giuliano mit ihnen Übungen zu machen und zu arbeiten. Und als ich sah, wie er das tat, dachte ich, er bildet Soldaten aus, keine Schauspieler. Dann kam Nabil. Nabil Al-Rai, Regisseur und heutiger künstlerischer Leiter des Freedom Theaters. In Al-Kassab Theater in Ramallah, I get a phone call from someone called Giuliano. Im Al-Kassab Theater in Ramallah bekam ich einen Anruf von einem gewissen Giuliano. Ich wusste, er hatte mit dem Film Anna's Children zu tun. Er fragte mich, ob ich eine Produktion in Jenin machen könnte. Ich sagte, großartig, denn ich wollte gerne in Jenin arbeiten. I wanted to come to Jenin, so I came to Jenin. Als wir uns trafen, war er total beschäftigt und sprach Hebräisch am Telefon. Das war sehr merkwürdig für mich, denn Hebräisch höre ich nur von Soldaten, nicht von Menschen. Er organisierte gerade, dass ein kleines Mädchen zur Operation in ein israelisches Krankenhaus gebracht wurde. Dann redeten wir über die Arbeit. Er sagte, wir wollen eine Produktion machen und ich habe 2 Gruppen, eine für Mädchen, eine für Jungs. Und ich möchte, dass du, wenn möglich, mit den Jungs arbeitest. Ich sagte, okay, mache ich. I have 2 groups, one for girls, one for boys. And I would like you to work with the boys, if possible. I said, great, I will do that. I thought in the beginning, if anyone come from outside of the camp, no one will accept. Ich dachte anfangs, jemand von außerhalb des Lagers würde niemals akzeptiert werden. Aber Nabil hatte dasselbe Blut, auch er war Flüchtling. Sie akzeptierten ihn und Nabil begann mit ihnen zu arbeiten. Bis 12 Uhr nachts. Es war hart. Nabil, he is working hard with them. So I started to work with them, doing simply a drama workshop. Ich machte also einen Theaterworkshop mit ihnen, denn Theater an sich kann, glaube ich, eine Art Therapie sein. Sie haben mich wahnsinnig gemacht, haben alles versucht, um nicht zu arbeiten. Ich habe nicht nur als Regisseur und Schauspiellehrer gearbeitet, sondern wie ein Sozialarbeiter. Denn sie überschritten Grenzen, jenseits aller Grenzen. Autoknacker, Diebe, üble Typen. Diese Arbeit hatte für sie keinerlei Bedeutung. Es ist die Generation der 14- bis 18-Jährigen, die die Belagerung Jenins erlebt haben. Voller Energie, total verspannt, vollkommen gleichgültig und respektlos gegenüber allem. Very tense, mostly don't care about anything. There's no respect for anything in their life. Steine eben. You know, I told you it's rocks. Dann sollten sie Szenen lesen, aber einige konnten nicht lesen und schreiben. Also musste ein Arabischlehrer geholt werden, um es ihnen beizubringen. Nicht nur Schauspiel also, sondern auch Bildung, ganz zu schweigen vom Englisch. Nach einiger Zeit hatten sie dann ihre erste Aufführung, die Reise. Das war unser Beginn. Das Stück handelt von Sehnsüchten der Jugendlichen im Flüchtlingslager, die wegen der israelischen Besatzung niemals das Meer gesehen haben. So, in fact, we told ourselves, me and Giuliano, that we really find. Giuliano und ich hatten den Eindruck, uns wirklich gefunden zu haben, denn wir hatten dieselbe Art zu arbeiten und zu denken. Er fragte mich dann, was hältst du davon, fest hier zu bleiben? Ich sagte, großartig. Mitten im Blut Theater zu machen, ist eine großartige Sache. Ich weiß nicht, ob es das noch irgendwo sonst auf der Welt gibt. Das macht diesen Ort so besonders. This makes this place very special. Very, very, very special. Giuliano Merchamis baut das Freedom Theater dank Spenden aus aller Welt zu einer professionellen Bühne und Schauspielschule aus, mit 2 Dutzend Mitarbeitern. Neben der 3-jährigen Schauspielschule werden Ausbildungen in Fotografie, Film und Multimedia angeboten. Wie schon bei Arna arbeitet Giuliano auch mit Dramatherapie. I met Giuliano in 2008. Petra Barghouti. And he was looking for somebody to do a drama therapy, and because drama therapy is not popular in Palestine. Ich habe Giuliano 2008 kennengelernt, als er eine Dramatherapeutin suchte. Dramatherapie ist in Palästina nicht sonderlich verbreitet. Vielleicht war ich sogar die Erste, die Dramatherapie studiert hat. Er war sehr froh darüber und wir begannen sofort mit den Kindern im Flüchtlingslager zu arbeiten und mit den Schauspielstudenten. Dann meinte Giuliano, wir sollten es ausweiten und auch mit den Erwachsenen arbeiten, insbesondere den Frauen. Das größte Problem und herausforderndste für mich war, dass alle jungen Menschen Märtyrer werden wollten. Sie wollten sterben fürs Vaterland. Das hat mich stark getroffen. Das zu verändern, wäre für mich das Größte. Also begann ich, mit ihnen imaginäre Orte zu kreieren, wo sie tun und lassen können, was sie wollen. Dann improvisierten sie mit Charakteren, um ihre Träume ausleben zu können. Und dann, langsam begannen sie, ihre Ängste und Traumata auszudrücken, ihr Verhältnis zur Familie, zum Militär, etc. Und dann Relationships with their family and then relationship with the army and etc. Every Palestinian is traumatized. You have to realize that. Alle Palästinenser sind traumatisiert. 65 Jahre Besatzung reichen aus, um traumatisiert zu sein. Aber das heißt nicht, dass wir es mit Menschen zu tun haben, die besondere Pflege brauchen. Nein, es sind normale Menschen. Most of the time in the voice and the speech. Das Trauma wird vor allem in der Stimme deutlich und im Sprechen, weil sie zum Schweigen gebracht wurden durch die Helikopter und Bomben. Der allgegenwärtige Tod ist das Einzige, was sie gesehen und gelernt haben. Das können sie also anderes ausdrücken als Tod. Sie haben keine Alternative, kein Leben. Sie leben den Tod. Yeah, there was no life. They were living really in the death. الوزراء المعقولين السياسيين والطريقة اللي بيجوا بيروحوا فيها بخلوك تفكر إنهم مرضى. أنا بسأل حالي نفس السؤال عنك. يلا خلص، حط الكلمات في تمي وسكر علي. أعطيني علاج كيماوي لكل هالعيوب الجغرافية وخلينا نغطي على عيوب بعض. After this, Giuliano, he would like to have the animal farm. Giuliano wollte dann Animal Farm machen. Dadurch wurden die Menschen aus dem Ausland auf uns aufmerksam und besuchten das Freedom Theater, um zu erfahren, was wir mit den Jugendlichen nach 7 Jahren Intifada machen. Überall waren noch Waffen im Umlauf. So outside the people that start focusing and they are visiting and they know what we are doing here with these kids after 7 years Intifada and we still between the weapons. Animal Farm war die erste Produktion mit den Studenten der 3-jährigen Schauspielschule. Animal Farm was the first production that was done inside of the acting school, professional training for 3 years. Natürlich haben wir es an unsere Situation angepasst. Denn wir glauben, mit dem Oslo-Abkommen 1993 hat eine neue Phase der Besatzung begonnen. Aber viele haben nicht erkannt, dass das Abkommen die israelische Besatzung nicht beendet. Das Stück aufzuführen war sehr lehrreich für unsere Studenten. Für die Ausbildung und wegen des Inhalts. Wir haben kritisiert, wie die palästinensische Autonomiebehörde agiert, wie die Israelis die palästinensische Autonomiebehörde benutzen und wie beide Seiten zusammen gegen dieselben Menschen vorgehen. Das war ein Skandal. Ich selbst wurde 3 Wochen lang von den palästinensischen Behörden verhört und bekam Reiseverbot für ein Jahr. I was taken to an interrogation for 3 weeks by the Palestinian Authority. I was not allowed to travel for 1 year. Animal Farm machte das Freedom Theater 2009 international bekannt. Fortan kamen bekannte Theatermenschen aus aller Welt und beteiligten sich an der Ausbildung der Studenten. Aber das Theater stieß auch auf Widerstand in Jenin. Flugblätter kursierten. Es wurden Anschläge verübt. At the same time, the theater was almost set on fire. We were lucky. We could really lose the theater, the whole theater. Zur selben Zeit wurde das Theater fast in Brand gesteckt. Wir hatten Glück, fast hätten wir das ganze Theater verloren. Aber wir nahmen diese direkten oder indirekten Drohungen gegen Giuliano oder das Theater nicht wirklich ernst. Wir haben einfach weitergemacht. Das nächste Stück hieß Fragments of Palestine, eine interne Kritik an der Situation in Palästina. Wir thematisierten den Konflikt zwischen Hamas und Fatah, als die Hamas in Gaza die Regierung übernahm und es zu Kämpfen kam. Es ging um diese Spaltung der palästinensischen Gesellschaft. Deshalb auch Fragmente, denn wir alle wissen, dass Palästina nur noch aus Fragmenten besteht, aus irrealem Staub. Es war ein starkes Stück, sehr körperlich und ging auch in Deutschland auf Tournee. Ein wesentliches Thema des Freedom Theaters war von Beginn an der bewaffnete Kampf gegen die Besatzung. His position was very clear. Die Witwe Jenny Nyman. He wasn't against violence. He wasn't against armed resistance, against military occupation. Giulianos Position zur Gewalt war eindeutig. Er war nicht gegen Gewalt oder den bewaffneten Widerstand. Er fällte auch kein moralisches Urteil, das ist gut und das nicht. Er sagte, du entscheidest, wie du dich wehrst. Ich bin hier, um dir andere Wege zu zeigen. Er hat nicht für die Kämpfer geworben, sondern er dachte, es wäre großartig, wenn die Menschen einen anderen Weg des Widerstands gegen die Besatzung fänden. Aber er sagte ihnen nicht, ihr dürft nur diese Waffen verwenden und keine anderen. In einer Situation extremer militärischer Besatzung hilft es dir vielleicht wenig, auf der Bühne Shakespeare zu rezitieren. Just I want to be a martyr, because they killed my close family, my close friends. Auch ich wollte ein Märtyrer werden, denn sie haben meine Verwandtschaft und meine Freunde getötet. Den letzten vor einem Monat. Die Israelis haben ihn umgebracht. Ich bin sehr wütend. Er war erst 20. Aber ich möchte nicht mein M16-Maschinengewehr holen und schießen. Ich möchte nicht sterben, sondern leben und lernen. Theater, Kultur, Bücher. I don't want to die. I want to live. I want to learn more. Theater, culture, to read books. I believe in a culture intifada, not in a weapons intifada. Ich glaube an die kulturelle Intifada, nicht an die bewaffnete. Mit meinem M16 kann ich nach Israel gehen und einen töten. Aber mit der Kultur kann ich alle Israelis töten. Außerdem werde ich dann nicht tot sein, sondern leben. I will not be dead. I will be alive. Alles. Schicklich antworten, oh mein Alles. Die Abschlussproduktion des ersten Jahrgangs der Schauspielschüler des Freedom Theaters wird 2011 Alice in Wonderland. Regie Giuliano Merchamis. I mean, now we're going to do our next scandal, which is Alice in Wonderland. But our Alice is not a stupid girl who finds out that there is a caterpillar. Our Alice going to rebel. Tradition, religion, schools, Papa and Mama. Alice in Wonderland wird unser nächster Skandal. Denn unsere Alice ist kein dummes Mädchen. Sie rebelliert gegen die Tradition, die Religion, die Schule, die Eltern. Sie sagt, ich gehe meinen eigenen Weg. Das ist gefährlich. She's gonna say... Give me a break, guys. I have my own way. That's dangerous. The situation of women was a major thing for Giuliano. Vor allem die Situation der Frauen lag Giuliano am Herzen. In der ersten Intifada waren die Frauen Teil der Gesellschaft und des Widerstands. Als Giuliano am Ende der zweiten Intifada nach Jenin zurückkam, waren die Frauen zu Hause, hatten nicht teil am gesellschaftlichen Leben. Mädchen durften nicht ins Theater kommen. Es war eine sehr patriarchale Gesellschaft geworden. Alice in the Wonderland, it was the best. And the challenge what you are looking for, the girls... And the girl in the society. This is the biggest challenge from Giuliano to the society there. Alice war das beste Stück, das wir gemacht haben. Es war das, was wir wollten. Die Frage nach der Rolle der Frauen in der Gesellschaft. Das war Giulianos größte Provokation. Es ging um die Revolution und den arabischen Frühling, der zur selben Zeit in Ägypten begann. Und Alice war auch nicht so direkt. Man musste mehr darüber nachdenken. Viele Lehrer und einige Frauen sagten in den Diskussionen nach dem Stück, das ist wie ein Putsch, eine Machtübernahme der Frauen in der Gesellschaft. Darum ging es. They always say you're going to have a coup in the society by the girls. This is the real challenge it was. Zakaria Zubeidi. Der Mord folgte auf Alice in Wonderland, zu einer Zeit, als sich im Lager einiges veränderte und es viel Unruhe gab. Als die junge Frau mit dem Auto durchs Lager fuhr und per Lautsprecher ankündigte, in 15 Minuten beginne das Stück Alice in Wonderland am Freedom Theater, und als sie dann mit 1500 Menschen zurückkam, die das Stück sehen wollten, bekam ich Angst. Triffst du auf so viel Zustimmung, bist du in Gefahr. Denn dann gibt es auch viele Gegner. Stefan Wolf Schönburg, einer der internationalen Unterstützer als Schauspiellehrer am Freedom Theater. Wir waren am Tag vorher bei der Premiere von Die Stühle in Ramallah gewesen, die Giuliano inszeniert hat. Da war er eingesprungen. Wir hatten am nächsten Tag vor, ein Stück zu lesen und also eine Probe zu haben. Und ich habe Giuliano sogar noch kommen hören. Der war im Theater kurz und fuhr dann weg. Und wir lasen und dann hat man die Schüsse gehört. Also die waren gar nicht so laut, aber die Studenten, die waren sofort alarmiert. Sofort. Gerade Rabea, die hat sofort gewusst, was das für eine Waffe ist. Die hat es gehört. We was have the first day of rehearsing to read a play with Stefan. Kais Asadi. And they put the text to see it, and then the shouting was, he killed. Wir hatten gerade den Text aufgeschlagen, als die Schüsse fielen. Giuliano war tot. Es war sehr hart für uns, ihn ermordet zu sehen. Ich stand unter Schock und habe nicht geweint, danach auch nicht. Nur in der Nacht, wenn mich keiner sieht. Ich erinnere mich jeden Tag an Giuliano. Er war mir so nah. Er war wie ein Vater und eine Mutter für uns. I remember Giuliano every day. He was so close to me. He's like a father and a mother for us. The Israeli media was talking about a peace activist. Mustafa Staiti. Who came from Israel to Jenin to help the Palestinians, and they shot him because he's a Jew. And for the Palestinians, they were saying that there's a collaborator who came to destroy the cultural of the people. Die israelischen Medien sprachen von einem Friedensaktivisten, der nach Jenin gekommen sei, um den Palästinensern zu helfen, die ihn dann erschossen hätten, weil er Jude war. Und die palästinensischen Medien sprachen von einem Kollaborateur, der die Kultur der Palästinenser zerstören wollte. And this is the conflict Giuliano lived all of his life. In Israel, he was an Arab. Here he was a Jew. Diesem Konflikt war Giuliano sein ganzes Leben lang ausgesetzt. In Israel war er ein Araber, hier war er ein Jude. Bis zu seinem Tod ist er diesem Konflikt niemals ausgewichen. Half a year after the murder, some people from the theater were arrested. Abir Bakr, die Anwältin der Familie. And they were also suspected of being involved in the murder. 6 Monate nach dem Mord wurden einige Mitglieder des Theaters verhaftet und verdächtigt, mit dem Mord zu tun zu haben. Das konnten wir kaum glauben. Andererseits sagten wir, es könnte sein, wir wissen es nicht. Lassen wir doch die Sicherheitsbehörden ihre Arbeit machen. Der Staatsanwalt sagte mir dann, dass der Shabak, also der Geheimdienst, die Polizei und die Armee, die drei wesentlichen Sicherheitsbehörden Israels also, den Fall übernommen hätten. Wunderbar, dachte ich. Jetzt geht's richtig los. Ich schrieb Briefe, rief sie an, fuhr hin. Bis heute haben wir keine Antwort. Unser Eindruck ist, dass Israel nicht wirklich wissen will, wer Giuliano Merchamis umgebracht hat. Sie haben kein Interesse daran. Oder aber es gibt einen anderen Grund, warum sie diesen Fall nicht intensiver verfolgen. Leider haben wir aber auch von den palästinensischen Ermittlungsbehörden das Gefühl, dass ihnen der Fall widerstrebt. Wenn sie es wissen wollen, auch die Palästinenser, können sie es erfahren. Der Mord geschah auf palästinensischer Seite, dort, wo er mit den Palästinensern gelebt und gearbeitet hat. Genau das wollten sie töten, die palästinensische Seite Giulianos, eine Art Ermordung der Rechte und Hoffnungen der Palästinenser. Egal, ob der Mord von israelischer oder palästinensischer Seite erfolgt ist, denn er hatte diese doppelte Identität. Und weil er sich nicht für die eine oder andere Seite entschieden hat, spiegelt sich in ihm der Konflikt. Denn die meisten machen es sich einfach, sagen, ich bin Israeli oder ich bin Palästinenser und vergesse meine andere Seite. Genau das hat er nicht getan. Er hat sich nicht entschieden. Giuliano ist die Palästina-Frage. Er ist ungemein komplex und hat den Konflikt wirklich verkörpert. I think Julian is the Palestinian case. It's very complicated. A lot of things is represented the Palestinian-Israeli conflict. After one week, we said, we have to get the trigger, we can't stop. The killer want to stop us. Nach einer Woche sagten wir, wir können nicht aufhören. Der Mörder will, dass wir aufhören. Es ist eine Herausforderung. Wir schlossen die Türen, gingen auf die Bühne und sagten, wir müssen weitermachen. Und nach 2 Monaten haben wir was noch aufgeführt. Das erste Stück nach Giulianos Tod. Ein wirklich schönes Stück, denn es kam aus unseren Herzen und es sind unsere Geschichten. Aber ich weiß nicht, wie wir es geschafft haben, das Stück auf die Bühne zu bringen, denn wir dachten jeden Tag an Giuliano. Because we was all the time remembering Giuliano, we feel that danger. Saber Abu Ashren, Schauspielstudent des 2. Jahrgangs. Still like all the time have this kind of feelings, you know, someone he will. Wir hatten die ganze Zeit Angst, jemand würde kommen und uns erschießen. Was noch entstand aus unseren eigenen Geschichten. Es war ein starker Abend, denn jede Szene war eine eigene Geschichte. Von den Frauen, der Gesellschaft, der Besatzung, den Problemen, mit denen wir zu tun haben in unserer Gemeinschaft. Es war auch ein Geschenk an Giuliano und eine Botschaft an alle. Auch wenn Giuliano ermordet worden ist, machen wir weiter. Wir werden niemals aufgeben, sondern seine Arbeit weiterführen. But we will never give up. We will continue his message and continue with his work. Traumspuren über Giuliano Meir-Hamis und das Freedom Theater in Jenin. Sie hörten ein Feature von Heike Brunkhorst und Roman Herzog. Es sprachen Franziska Arndt, Marietta Bürger, Hüseyin Michael Cirpici, Robert Dölle, Steph Kohanuszewski, Tom Jacobs, Thomas Balou Martin, Katharina Schmalenberg, Heike Trinker und Bruno Winzen. Ton und Technik Michael Morawitz und Angelika Bruchhaus. Regie Claudia Katanek. Redaktion Hermann Theissen. Eine Produktion des Deutschlandfunks mit dem Westdeutschen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk 2014.